Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Unsere Party ohne Alkohol, Einbruch in Rodewald und Nordderby in Haßbergen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Guten Morgen. An der Baustelle des Radweges zwischen Hilgermissen und Würden herrscht nach der Winterpause weiterhin Stillstand. Der Boden ist so feucht, dass die Arbeiten nicht weitergehen können, teilt das Bauamt der Samtgemeinde mit. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte ein Anwohner die ausführende Firma scharf dafür kritisiert, dass die Arbeiten so lange dauern. Gemeindedirektor Detlef Meyer wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Gemeinde nur sehr begrenzt Druck auf die Firma ausüben kann. Der Fachdienst Jugendarbeit und Sport beim Landkreis Nienburg und der Kreisjugendring Nienburg veranstalten am Samstag eine Party für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren. Diese Feier findet altersentsprechend mit alkoholfreien Getränken in Mühlenhallenbeck statt. Was dahinter steckt, verrät Jana Hasselbruch vom Kreisjugendring. Hinter unserer Party steckt ein Präventionskonzept in erster Linie. Wir sprechen gezielt jüngere Jugendliche an, im Alter von 12 bis 15 Jahren, dort an der coolen Location auf dem Festzelt in Mühlenhallenbeck zu feiern. Ein DJ wird vor Ort sein und wir können dort ganz entspannt tanzen und miteinander Spaß haben. Das Ganze ohne Alkohol und noch ein paar andere Aktionen werden wir starten. Am Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Dorfstraße in Rodewald ein. In der Zeit von 7 bis 14 Uhr verschafften sie sich Zugang durch die Haustür. Entwendet wurde ein Möbeltresor. Laut ersten Ermittlungen wird der Schaden auf einige tausend Euro geschätzt. Ferner bittet die Polizei Steimke um mögliche Zeugenhinweise. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Am 27. Spieltag der Fußballkreisliga kommt es in Haßbergen zum Nordkreis-Derby zwischen dem SCH und dem TSV Eistrup. Das Hinspiel im Oktober endete 1:1. In Haßbergen konnte Eistrup seit vielen Jahren keinen Sieg holen. Keine leichte Aufgabe also für den TSV und Trainer Thorsten Klein. Haßbergen kann, denke ich, mal unbekümmert aufspielen. Es geht nicht mehr nach vorne, es geht nicht mehr weit nach hinten. Von daher werden wir uns mit Sicherheit versuchen, da irgendwo ein Bein zu stellen. Das werden wir halt gegenhalten und versuchen, unser Spiel durchzubringen, ganz klar. Weiterhin spielt Loccum gegen den ASC Nienburg, Seppenhausen-Balge gegen Lese, Husum empfängt Rodewald, Schlusslicht-Nindorf spielt gegen Rehburg, Liebenau gegen Kreuzruh-Kuddesdorf und Stöckse muss an die Musrede zu Intercomata. Beginn der Spiele ist jeweils um 15 Uhr. Bereits am Samstag spielt Scheierberg gegen Mönchehagen. Heute Abend findet noch ein Nachholspiel statt, um 19.30 Uhr empfängt dann Loccum den SV Nindorf. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.